Rainer und die Ahnungslosigkeit. Bumsti ist dumm wie Hulle. Gut, zu diesem Zeitpunkt der allgemeinen Entwicklung dürfte das keinen Leser wirklich überraschen. Jüngste Ereignisse führen einem dennoch diese simple Erkenntnis wieder einmal mit einer ungewollten Klarheit vor Augen. Rolo Allah, man kann gar nicht anders, als diese Wahrheit aufs Neue zu wiederholen und sich dabei so seine Gedanken zu machen, ob Bumstis ausgeprägte Ekel und Arschhaftigkeit eigentlich gar kein Zeugnis seines bösen Willens sind, sondern letztlich nur Symptome seiner nicht zu unterschätzenden Stupidität, seiner veritablen, himmelschreienden Hageldommheit. Verwunderlich, dass der Arschprallo dennoch ein unglaublich breit gefächertes Allgemeinwissen für sich beansprucht. Was ein Telomer ist, das wissen ja auch nur die wenigsten. Die hingegen wissen, dass der gesuchte Begriff Telomer und einfach nur Endstück heißt. Weil die aber mal in irgendeiner kunterbunten Fernsehsendung für Minderbemittelte vorgekommen sind, hat der dicke fette Pfannkuchen sich den Begriff gemerkt oder jedenfalls fast gemerkt und hält sich seitdem für einen versierten Fachmann auf dem Gebiet der Genetik. Bis dann einer der Mostköpfe auf dem TS, halt, stopp, der heißt ja jetzt Discord, auf die Idee kommt, den Suppengumbo zu fragen, was eigentlich der Unterschied sei zwischen DNA und DNS. Das weiß der Speckbeppo natürlich nicht. So weit reicht sein Wissen dann doch nicht. Da muss er dann passen, der arme, domme Knallkopf. Dass das in etwa so wirkt wie ein Angeber, der über die Feinheiten seines neuen Achtzylinders herumdoziert, aber auch Nachfrage den Unterschied zwischen Benzin und Diesel nicht nennen kann, das bemerkt der Speckbeppo dabei nicht einmal. Er ist auf dem gesamten Gebiet einfach so vollkommen und unglaublich ahnungslos, dass ihm die Aussagekraft seiner just offenbarten Wissenslücke gar nicht aufgehen kann. Er kennt den Unterschied nicht zwischen Grundlagenwissen und belanglosen Details, weil er einfach von nichts wirklich Ahnung hat. Bumstis Wissen von der Welt wirkt wie von einer Elster zusammengeklaut, mühsam herausbuchstabiert aus den Sachtexten auf den Rückseiten alter von reichen Leuten weggeworfener Frühstücksflockenpackungen, oder aufgeschnappt beim täglichen stundenlangen Herumzeppen zwischen den 4 mit windschiefer Satellitenschüssel eingefangenen Privatsendern, immer wenn die Dämmerung hereinbrach über das Albtraumhaus hinter den 7 Bergen. Anderntags in der Dulli-Schule konnte sich dann als Fachmann brüsten, wer sich an die Details aus der Galileo-Folge vom Vorabend noch mehr als vage erinnern und im halbwegs klaren Satz darüber referieren konnte. Dass in der richtigen, echten Welt der gesunden Erwachsenen andere Regeln gelten als auf dem Pausenhof der Beklopptenanstalt, das hat der dicke, fette Arschsack bis heute nicht begriffen. Noch lustiger wird seine ganze kapotte Aufschneiderei mit dem Telomer ja dadurch, dass er sein Halbwissen in diesem oft zitierten Fall nicht einmal aus einer Doku-Sendung bezogen hat, sondern aus einer Sci-Fi-Serie für Unbedarfte, denen noch das Raumschiff Enterprise zu hoch flog. Die Details aus einem Weltraummärchen dienen dem sprechenden Riesenarsch von heute als Grundlage für sein eingebildetes Biologiefachwissen. Rolo Allah, man kann es sich alles einfach nicht mehr ausdenken. Ebenso jenseits aller Vorstellungskraft liegt die Tatsache, dass es wirklich und wahrhaftig immer noch Leute gibt, die dafür stillhalten, sich Bumstis im Brustton der Überzeugung ein doller Hecht zu sein vorgetragene Alfanzereien auf die Ohren drücken lassen. Wohl merkt man, dass sie nur auf eine Gelegenheit warten, den labernden, wabernden Arschwabbel auflaufen zu lassen, ihn zu einer besonders saftigen Aussage zu verleiten, ihm irgendeine besonders denkwürdige Dummheit zu entlocken. Dann könnten sie hinterher sagen, ich war dabei, als Rainer sich lächerlich gemacht hat. Aber Hand aufs Herz, das wäre doch wirklich nichts Neues mehr. Was soll der dicke, fette Pfannkuchen denn noch tun, was den Zuhörern mehr als ein müdes Lächeln entlocken sollte? Sich als Nazi zu verplappern? Dazu ist selbst unser Bumsti nicht dumm genug. Und nicht nur deshalb kommt es zu den hirnzerstörend langweiligen Flachsinnstiraden des Referatslord auf seinem TS. Halt, nein, Discord. Was soll's? Der einzige Unterschied ist die fehlende BC-Computerstimme, wenn der Mastbommel mal wieder einen seiner Zuhörer vom Hofe bannt. Diese Bannlaune ist der andere Grund, warum jeder Versuch, ein Gespräch mit Rainer zu führen, alsbald dazu führt, dass Rainer Irrsinnsvorträge hält über Themen, von denen er keine Ahnung hat. Denn will man das Gespräch auf andere, alltäglichere Ereignisse lenken, wird das Gelände schnell vermint. Zunächst ist Speckbeppos Alltag von erschreckender Belanglosigkeit. Was hat der Suppengumbo heute gemacht? Dasselbe wie immer. aufstehen, wenn rechtschaffene Leute schon Frühstückspause machen, sich vor die Cam wuchten und auf Barne warten, dabei die herumliegenden Speisereste vertilgen. Dann Cam aus und daddeln und ein wenig Mittagsschlaf. Später am Nachmittag Cam nochmal an, danach Dreck fressen, TK-Scheiße oder Lieferdienst, am Monatsende Teigwaren. Oder erst fressen und dann die Cam nochmal an, es hilft ja alles nichts, Barne müssen her. Danach wieder daddeln oder YouTube-Videos schauen oder Serienmüll. Dann im Morgengrauen in die stinkende Furzkiste fallen, die ihm als Bett dient. Am nächsten Tag das Ganze nochmal. Tags darauf zur Abwechslung nochmal genau dasselbe. Hin und wieder zur Rewe kutschieren lassen oder zum Stromaufladen oder zum Baumarkt. Manchmal kommt der Paketbote oder der Lieferdienst. Da muss der Schanzenlord nachschauen, ob er gerade eine Hose anhat, bevor er vor die Tür meddelt. Manchmal stehen auch Hater davor und stören die Eintönigkeit des Restlebens mit dem Bums, die gerade so noch fertig wird. Alle Verpflichtungen, die er sonst erledigen müsste, werden einfach konsequent ignoriert, bis sie in den Windungen des Spatzenhörns verschwinden. Manchmal muss er Wäsche wäschen, dann ist er andern tags wie gerädert und findet erst mit großer Verspätung aus den Federn. In einem Leben so bar jeder Abwechslung oder Verantwortung, dass Wubi selbst die Wochentage aus den Augen verliert, verbietet sich jede Frage nach dem Alltag. Das Einzige, was Grund zur Nachfrage böte, sind eben Störungen dieser stupenden Eintönigkeit. Und diese Störungen hasst Bumsti. Er gibt sich große Mühe, sie in den Windungen des Spatzenhörns verschwinden zu lassen, mit einer veritablen Schutzschicht aus Müll zu überdecken, mit eben genau solchen Blödsinnigkeiten wie seinem Biologiewissen oder seinen Versuchen, über Abstrakter nachzudenken. Und wenn seine Gesprächspartner die gerade so schön verdrängten Probleme wieder vorkramen und aufs Tapet bringen, wird Bumsti böse und bannt um sich. Schon deshalb, weil er in einem Klüterkopf wie seinem jedes Problem eine Schuldzuweisung ist, das Ergebnis eines Fehlers, den er gemacht hat, eines Versäumnisses seinerseits. Für den narzisstisch gestörten Bombskopf gibt es keine Probleme, es gibt nur Anklagen. Er kann keine Lösungen für Probleme finden, nur Schuldige. Und viel zu oft weist dabei jeder greifbare Finger zurück auf seinen eigenen, inzwischen wirklich heillos kaputtgefressenen Arschleib. Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass Bumsti dumm ist wie Hulle. Er ist so vollkommen ahnungslos auf dem Gebiet gesunder zwischenmenschlicher Konversation, dass ihm nicht aufgeht, wie er selber immer wieder Stifter und Erzeuger dessen ist, was er absichtliche Provokation nennt und mit dem Bannhammer quittiert. Das kommt natürlich auch von der völlig fehlenden Übung, denn seine selbstgewählte Isolation hat ja längst Ausmaße angenommen, die ins Pathologische spielen. Bumsti ist inzwischen zu blöde zum normalen Reden. Er kriegt es nicht mehr in sein Spatzenhirn, dass man Dinge nur dann erwähnt, wenn man eigentlich das Gespräch auf sie lenken möchte. Der arme, domme Knallkopf hingegen denkt, mit kryptischen Anspielungen könne er sich die Aura interessanter Undurchschaubarkeit verleihen. Niemand kennt ihn wirklich, der allergrößte Teil seines wild bewegten und hochinteressanten Lebens entzieht sich jeder Kenntnis. Nur die dommen Hater glauben, sie wüssten alles über ihn. Also weist er auf irgendwelche Ereignisse oder Vorhaben hin, die seinen Zuhörern unbekannt sind. Aber wenn sie dann die Höflichkeit haben, nachzufragen, was er denn genau meine, dann wird er böse. Denn selbstverständlich verbergen sich hinter den Anspielungen nur irgendwelche Episoden, in denen er den Kürzeren gezogen hat. Jüngste Demütigungen oder Misserfolge, irgendein Anlass, zu dem unser Bombskopf mal wieder am Leben krachend gescheitert ist. Die Regeln der zwischenmenschlichen Höflichkeit gebieten es nun den Arschleckern auf dem TS, nein, auf dem Discord, solche kryptischen Anspielungen einzugehen und zack werden sie dafür angepumpt. Sie sollen ihn in Ruhe lassen, sonst fliegen sie raus. Er hat keine Lust, in einem mühsamen Gespräch den Versuch zu unternehmen, diese Sachlage so darzustellen, dass jemand anders die Schuld daran trägt, dass Bumstis Leben eine Müllhalde vertaner Chancen und verpasster Gelegenheiten ist. Am Ende kommt noch einer auf die Idee, seine Version der Dinge zu hinterfragen. Nein, man soll seine geheimnisvollen Hinweise einfach kommentarlos schlucken und ihm huldigen. Das kann doch nicht so schwer sein. Echt zum Stöhnen. Besonders zum Stöhnen gebracht hat den dommen Presskopf in den letzten Tagen dieses Foto, das auf kürzestem Weg vor den Augen der Weltöffentlichkeit gelandet ist, die erstmal gar nicht fassen konnte, was sie da sah. Im strahlenden Sonnenschein stellt der Mostbammel sich in der Unkrautplantage, die einmal ein Garten war, in Positur. Und zwar so, wie Gott ihn schuf. Ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die ihn hassen. und der Ärsche herauswachsen lässt, überall aus dem Leib dieses Schandsacks und Ekelpakets, das da steht und selbstzufrieden lächelt und dabei aller Beschreibung spottet. Gott verdomme! Im Hintergrund sieht man den windschiefen Bretterverschlag. Das Foto kommt wohl aus der Poolstaffel, als der haltlose Schlagetod sich am Erbe seiner Väter zu vergreifen suchte. Die Bildmitte wird eingenommen, ach was, vereinnahmt, überfallen, an die Wand gedrückt, bis sie quiekt, von dem, was der ahnungslose Ranzbommel als seinen kleinen Bauch bezeichnet und der inzwischen aussieht, als habe man ihn in anderen Dimensionen angefertigt als den Rest der traurigen Gestalt, die hier versucht, die Hände in die Hüften zu stemmen und scheitert, weil keine Hüfte mehr auszumachen ist, weil alles nur noch Bauch ist. Bemerkenswert auch, dass der kugelrunde Wamparsch keine Kimme mehr hat. Auf früheren Aufnahmen zog sich vom Bauchnabel abwärts eine Falte, die das gesäßhafte Fettgehänge in zwei Arschbacken teilte. Diese Kimme ist verschwunden. Entweder, weil der Fettsack sich einige Kilos abgehungert hat, oder, die wahrscheinlichere Erklärung, weil auch das Tal zwischen den Arschbauchbacken inzwischen vollgefressen ist und sich mit Fett gefüllt hat. Unter dem prallgefressenen Fesselballon ragt dann der eigentliche kleine Bauch, der da sitzt, wo bei normalen Menschen einfach rein gar nichts ist. Das Arschgebirge hat da noch einen kleinen Ersatzarsch verbaut, für Notzeiten, falls die Ärsche mal knapp werden. Dann wäre er freilich fein raus. So, in der normalen Welt, ist er einfach nur ein rings von Ärschen bewachsenes Jammerbild. Dass die Tellertitten von der ungeheuren Wölbung des prallen Arschleibs auseinandergedrückt werden und ebenfalls schon wieder stark ins Gesäßhafte spielen, muss nicht extra erwähnt werden. Was hingegen gar nicht deutlich genug erwähnt werden sollte, ist die Hose aus Fett und falschen Entscheidungen, die um die stocherigen Oberschenkel schlackert. Stehen die Stampferbeinchen schulterbreit auseinander, ist an der Körpermitte für diese Fetthosen nicht genug Platz. Also werfen sie Falten wie der Vorhang in einem fürchterlich verranzten Autorenkino. Die wundgescheuerten Placken im Zwischenraum, der natürlich, Gott sei's ewig geklagt, auch an nicht so sehr gemahnt wie an eine einzige nicht enden wollende Arschfalte, Gott verdomme, die mag man sich gar nicht vorstellen. Leider sind die Falten dieses gräulichen Fettvorhangs nicht so gnädig, dass sie das himmelschreiende Elend dazwischen verdecken könnten, so dass der Betrachter des Bildes sehen muss, was Bums die selbst schon seit Jahren nicht gesehen hat. Das Pimmelchen, den Drachenspäher, dieses runzlige Salzgürkchen, das vor lauter Fett ringsum nicht weiß, wo oder wie hängen und das deshalb und nur deshalb nach vorn ragt, soweit es kann. Man denke an den Kopf einer besonders hässlichen Echse, eines Nacktmulls oder eines verkrüppelten Maulwurfs, der den Kopf aus seinem Bauch steckt, um nach Luft zu schnappen. Auch die Klöten, klein wie Katzenpfötchen, aber von stark negativer Niedlichkeit, werden vom ringsschwerenden Fett vom Körper weggepresst und quellen aus der Körpermitte heraus wie Froschaugen. Es ist, kurz gesagt, ein Bild zum Viehverrecken und Kinderschrecken. Der ganze Speckbeppo sieht aus wie ein im Waldorf-Kindergarten zusammengestecktes Kastanienmännlein, denn Streichholz dünn sind im Vergleich zum Arschballon vom Bauch die Wedelärmchen und die Krautstampferchen. Alles andere sieht aus wie Schrumpelarsch. Nur der eigentliche Arsch, der sieht inzwischen wahrscheinlich aus wie zwei havarierte Schwerlaster, der ist glücklicherweise nicht im Bild. Ohne Übertreibung darf man mutmaßen, dass die tatsächliche Arschfalte irgendwo auf der Höhe des Bauchnabels beginnt und ihr Ende ist den Knien näher als den Eiern. Man kann und will es sich gar nicht ausdenken. Rot verdumme. Und Bums dieselbe hat dieses Bild, arschgenau dieses Dokument trauriger Ganzkörperverarschung, an eine vermeintliche Mulle geschickt, in der Absicht, sie damit geschlechtlich zu erregen. In seiner grenzenlosen Ahnungslosigkeit ging er davon aus, dass erstens irgendein Weib auf der weiten Welt diesen Anblick wirklich sehen wollte und dass zweitens selbiger Anblick dazu geneigt sei, in ihr das Bedürfnis zu erwecken, mit dem arschgewordenen Fettberg zu kopulieren. Das Ausmaß an Ignoranz, an Borniertheit, an Hochnot peinlicher Ahnungslosigkeit hinter diesen Gedankengängen sprengt endgültig jede Grenze der Vorstellungskraft. Bumsti ist domm wie Hulle, Hagel domm wie die Nacht, so erz- und ur- und kernbescheuert, dass es schier nicht zu fassen ist. Gott verdomme! Und natürlich ist unser Schwibschwabbel erzblöde genug, von vornherein nicht kapieren zu können, warum diese jüngste Offenbarung seiner Urhässlichkeit solches Hallo verursacht. Nein, kann er absolut nicht verstehen, das kriegt er nicht in sein Spatzenhörn neigerendert, warum sich alle so aufregen, in der Sauna ist er doch auch nackt. Traurig, aber wahr. Der Speckbeppo ist arschgenau der Grund, warum es in immer mehr öffentlichen Badeanstalten inzwischen spezielle Öffnungszeiten für weibliche Gäste gibt. Denn Bumsti sieht im Saunabesuch nichts, rein gar nichts anderes, als die Gelegenheit, sich endlich einmal satt sehen zu dürfen am Anblick echter, nackter Frauen. Wenn die das Pech haben, zeitgleich mit dem Prallbock in der Sauna zu sein, müssen sie es sich gefallen lassen, hemmungslos begafft und angestarrt zu werden. Das darf er dann, der Lustlord, denn erstens hat er genau dafür Eintritt gezahlt und zweitens ist er dabei ja auch nackt und es macht ihm gar nichts aus, wenn die Weiber ihn genauso hemmungslos anstarren. Er geht ja allen Ernstes davon aus, ein begehrlicher Anblick zu sein, nichts weniger als Gottes Antwort auf die Träume aller mannbaren Weiber, der arme, domme Knallkopf. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass sein Anblick, genau wie seine hemmungslose Spannerei, einfach nur ein veritables Ärgernis für alle Anwesenden sein könnte. Und selbst wenn er nicht so himmelschreiend und schier ekelhaft ahnungslos wäre, dass ihm diese Idee käme, würde er immer noch nicht schlussfolgern, dass es an ihm wäre, dieses Ärgernis abzustellen, indem er hübsch daheim bleibt und das ekle Arschgebirge, das einmal ein menschlicher Körper war, mit mehreren Lagen blickdichter Textilien verhüllt. Er kann gar nicht anders, als die eigene erzblöde Motivation, gesund zu finden und sie gleich jedem anderen zu unterstellen. Vorneweg seinem ausgedachten Gumbel am FKK-Strand, dem er auch unterstellt, er, wie jeder andere, rührte sich nur deshalb hüllenlos der lieben Sonne dar, weil ihn das geil macht. Bei Nacktheit denkt er sofort und ausschließlich ans Bomsen, der ekle Treibauf. Und dass irgendjemand anders das nicht denken könnte, das fällt ihm nicht ein, dem armen, dommen Knallkopf. In seiner verzweifelten sexuellen Frustration, dieser fürchterlichen Qual, die ihn bei jeder sich halbwegs bietenden Gelegenheit in brüllende Neidwut verfallen lässt oder in stumpfes Dahinbrüten, kommt ihm weder in den Sinn, dass für gesunde Menschen Nacktheit rein gar nichts mit Sexualität zu tun haben muss, noch, dass er für niemanden mehr ein attraktiver Anblick ist. Er selbst hingegen ist so verzweifelt, dass er alles angeiert, also ist es ihm nicht nur egal, wenn man ihn selber angeiert, es wäre ihm sogar hochwillkommen. So kann er völlig unbekümmert sein Arschgebirge den Saunagästen präsentieren oder gleich dem ganzen Internet, viel hilft viel. Wer weiß, irgendwo findet sich vielleicht ja doch eine, die bei diesem Anblick Hand an sich legt. Man will es sich gar nicht vorstellen. Was man sich hingegen gut vorstellen kann, ist die traurige Tatsache, dass genau diese bockige und triebgesteuerte Unbekümmertheit, mit der Bums, die uns und allen seinen eklen Leib vor die Augen drückt, das Ergebnis einer Body Positivity wäre, die allen Ernstes in diesem Moment von sogenannten Aktivistinnen angestrebt wird. Hallo, Nathalie Rosenke, du fette Sau. Ist dir eigentlich klar, dass dein Aktivismus es zum erklärten Ziel hat, dass Spanner wie Rainer völlig schamlos ihren perversen Gelüsten frönen können? Dass die keine Sekunde lang Bedenken haben müssen, ob das schamlose zur Schaustellen der eigenen eklen Leibesfülle im Zuge eines pervertierten Do und Des nicht vielleicht doch gegen alle guten Sitten verstößt? Bumsti benimmt sich so, als hättest du schon gewonnen. Arschgenau so. Willst du das? Willst du das wirklich? In dem Fall sollte man ja eventuell mal das Foto schicken. Gottverdomme.